Hallo und herzlich willkommen zu Soundteam Stuttgart. Hören, was geht. Mein Name ist Roland Weber und wir haben heute den 3.11.2005. Ich bin gerade auf dem Weg in Häslach zum Stadtbad Häslach. Das ist eins der wenigen noch erhaltenen Stadtbäder in Stuttgart. Und das wurde in den Mitte der 90er Jahre renoviert und stammt aus dem Jahr 1923, 25. Und ist ein schöner Ziegelbau und innen drin mit einer wunderschön bespannten Schwimmhalle. So, mal gucken, ob heute nicht so viel los ist. Heute ist zwar Warmbadetag, aber halt ziehen. Mal schauen. Das ist noch die ganz alten Umkleidekabinen gibt. Mit zwei Türen und einem Schrank. Inklusive. Jetzt gucken wir mal, ob irgendwo noch was frei ist. Hier, das ist frei. Also gut. Einmal Tür zumachen. Nochmal eine Tür. Und dann das ganz Besondere ist an der Tür zum Gang gibt es nochmal so ein Brett zum Runterklappen und draufsitzen. Total praktisch für Ältere. So, was muss man einwerfen? Noch ein. 1 Euro. Moment. So. So, jetzt sind wir in der Badehalle und die Halle beim Häslacher Bad ist in der Form, wie soll man sagen, es gab da mal den Film Coneheads, glaube ich, die hatten so Eierköpfe, die Außerirdischen, und wenn man da so einen Eierkopf nimmt und den in der Form langstreckt zu einem Rechteck, dann hat man ungefähr die Halle. Wie man vielleicht hört, ziemlich viel los heute. Heute ist Warmbadetag. Da ist das Wasser nochmal 2-3 Grad wärmer als sonst. Und zum anderen hinten im kleinen Sprungturmbecken ist ein ziemlich großer Kurs für Aquajogging, Aquafit. Solche Kurse werden auch hier in Häslach im Stadtbad angeboten und sind sehr beliebt. Also sie sind sehr schnell ausgebucht. Wenn man hin möchte, sich früh genug melden, auf jeden Fall. Die Halle hat so eine konische Form, eine konisch langgestreckte Form mit Betonträgern, die so ein Rippengewölbe bilden. Und darunter ist dann das große Schwimmbecken. Das mag sein, wie lang? 25 Meter. Und wie gesagt, noch das Springbecken hinten mit 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter. Dann gibt es noch das Solarium. Und im oberen Stockwerk gibt es noch die Sauna. Die Sauna ist was, wie ich finde, was ganz Besonderes, weil es doch eine recht kleine Sauna ist für Stuttgarter Verhältnisse, wenn man an das Leute denkt oder Mineralbad Cannstatt oder sogar die Schwabenquelle oben beim SI-Zentrum, ist die Sauna doch sehr familiär, aber nicht unmodern. Also sie wurde im Zuge der Renovierung Mitte der 90er Jahre, wurde das Stadtbad komplett renoviert, ebenfalls saniert und wie ich finde, sehr modern in den alten Kontext eingebaut. Es gibt unten einen Warmraum, ein Dampfbad, dann Ruheräume, ein großes Kalttauchbecken, ein warmes Tauchbecken, wo na klar mehr Leute drin sind die meiste Zeit, Dann gibt es oben eine heiße Sauna, die mag vielleicht so 90, 95 sein, und die andere ist so 85, 90, die ist aber etwas kleiner. Dann gibt es zwei Dachterrassen und auch oben bei den Dachterrassen noch genügend Liegefläche. Das Besondere bei der Sauna ist in Heslach, dass sie an jedem letzten Wochenende, an jedem Samstag ist das, an jedem letzten Samstag im Monat sogenannte Mitternachtssauna hat. Und da geben sich die Bediensteten wirklich Mühe, kann man sagen. Da werden frisches Obst aufgeschnitten und verteilt. Manchmal gibt es was zu trinken, einen Saft, oder bei ganz besonderen Abenden, vielleicht jetzt im Dezember oder November, wo es dann schon so in der Weihnachtszeit ist, gibt es sicherlich vielleicht einen kleinen Sekt oder sowas. Und bei dieser Sauna ist es so, dass dann an diesen Abenden, dass dann ab 19 Uhr, meine ich, oder ab 9 Uhr, das weiß ich nicht ganz genau, einfach mal auf der Internetseite nachgucken, ich lege den Link auf die Seite drauf, ist dann entweder ab 7 oder ab 9 abends, ist dann in der großen Schwimmhalle, wo ich mich jetzt gerade befinde, ebenfalls schwimmen, nackt schwimmen. Und das ist dann wirklich, wenn nicht viele Leute da sind, und manchmal kann man so solche Mitternachtssaunentage erwischen, ist es wirklich total entspannt und angenehm, samstags mal nicht auf die Piste zu gehen, sondern wirklich dann schön und gemütlich in der Sauna zu sitzen und dann noch was zu schwimmen und sich einfach gut gehen zu lassen. Also, für mich ist das Stadtbad Heslach eins der schönsten, und weil es auch in meiner Nähe ist, mein Stammschwimmbad, wo ich meistens hin schwimmen gehe oder auch in die Sauna. Also vielleicht sieht man sich einander mal. Das war's, und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Soundseeing Stuttgart.